Mit lauter Stimme ruft Jesus heute zu dir, komm heraus. So wie Jesus einst Lazarus aus seinem Grab gerufen hat, so steht Jesus heute vor dem Grab, in dem deine Seele liegt. Und er ruft mit derselben Stimme dich bei deinem Namen und er ruft, komm heraus. Darum geht's heute in dieser Predigt. Und zweierlei habe ich in dieser Predigt mit euch vor. Ich möchte zum Ersten mir einmal die Geschichte mit euch näher anschauen, aus der dieser Vers kommt. Komm heraus. Das ist die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus im Johannesevangelium Kapitel 11. Das ist der erste Schritt und in einem zweiten Schritt möchte ich mir gerne mit euch anschauen, was das mit unserem Leben zu tun hat. Konkret, wie Jesus in mein und dein Leben ruft. Komm heraus. Aber wir beginnen erstmal mit der Geschichte Johannes 11. Ihr könnt sie dort nachlesen. Wenn ihr sie ganz nachlest, es dauert ungefähr 8 Minuten. Das ist eine lange Geschichte. Wer ist Lazarus? Lazarus lebt in einem Haus gemeinsam mit seinen beiden Schwestern, mit Maria und Martha. Und wir erfahren von Johannes, dem Evangelisten, der die Geschichte aufgeschrieben hat, dass Lazarus todkrank ist. Der Evangelist Johannes stellt uns in dieser Geschichte Jesus als Seelsorger vor. Er zeigt, unglaublich beeindruckend, wie Jesus mit Menschen umgeht, die gerade durch eine Lebenskrise gehen und die nicht mehr wissen, wohin mit sich. Schon in Vers 5, gleich am Anfang der Geschichte, gibt uns Johannes einen Einblick in das Herz von Jesus. Da heißt es, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und das ist wichtig, dass das da steht, weil wenn du diese Geschichte einmal in Ruhe liest, Johannes 11, dann hat man manchmal so den Eindruck, dass Jesus in dieser Geschichte mit so einer göttlichen Souveränität agiert. Da wirkt Jesus manchmal wie einer, der über den Dingen steht. Und dann gibt es immer wieder Verse, in denen Johannes zeigt, nein, Jesus steht nicht über den Dingen. Jesus ist mitten in den Dingen drin. An unserer Seite geht er durch die schweren Dinge, durch die wir durch müssen. Jesus ist also nicht nur der wahre Gott, sondern er ist auch der wahre Mensch. Das zeigt Johannes in dieser Geschichte. Der wahre Mensch, der mit uns fühlt. Der weiß, der spürt, was diese drei dort erleben. Und er ist einer eben, der diese drei lieb hat, Lazarus, Martha und Maria. Als Jesus dann erfährt, dass sein Freund Lazarus im Sterben liegt, tut Jesus genau nichts. Das erzählt die Geschichte, dass Jesus erstmal 2 Tage abwartet, bis er sich auf den Weg macht. Das wirkt schon einigermaßen unverständlich, oder? Weil wenn wir doch hören von einem guten Freund, der Hilfe braucht, dann lassen wir doch eigentlich alles stehen und liegen und machen uns sofort auf den Weg. Aber in dieser Geschichte tut Jesus das nicht. Er lässt sich Zeit. Und warum tut er das? So direkt erklären tut es die Geschichte nicht. Am Ende heißt es dann mal, dass darin Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Aber warum er sich 2 Tage Zeit lässt, die Geschichte erzählt es nicht. Und ich finde, das ist irgendwie schon ein bemerkenswertes Detail in dieser Geschichte, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es kann einem ja auch bei uns im Leben manchmal so vorkommen, als würde Gott trödeln. Wir brauchen Gottes Hilfe, wir beten zu ihm, wir beten nicht nur, wir flehen ihn an, aber Gott lässt sich Zeit und wir wissen nicht warum. Schlussendlich macht Jesus sich dann aber doch auf den Weg. Er legt die Strecke zurück nach Bethanien, gemeinsam mit seinen Jüngern in das Dorf, wo die drei wohnen, Lazarus, Martha und Maria. Aber als Jesus ankommt, ist Lazarus schon beerdigt. 4 Tage ist Lazarus schon tot und Jesus war zu spät. Die beiden Schwestern von Lazarus, Martha und Maria, sind mitten in der Trauer. Und bemerkenswert ist, wie Johannes, der das erzählt, zeigt, wie unterschiedlich diese beiden Schwestern trauern. Und das ist ja auch bei uns so, dass jeder von uns seine eigene Art hat, mit dem Schmerz umzugehen, wenn man durch eine schwierige Situation geht. Beide trauern individuell und das Bemerkenswerte ist, dass Jesus als Seelsorger auf beide Schwestern auch individuell eingeht. Jede bekommt den Seelsorger, den sie braucht. Martha hat in ihrer Trauer deutlich mehr Energie als ihre Schwester. Als sie hört, dass Jesus kommt, geht sie ihm direkt entgegen. Sie sucht den Kontakt. Sie sucht Jesus und sie sucht auch ehrlicherweise die Konfrontation mit Jesus in ihrem Schmerz. Sie knallt Jesus an den Kopf. Ich lese es vor in Vers 21. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das muss man sich ja erstmal trauen, oder? Jesus das so direkt entgegenzuschleudern. Ich höre da zumindest einen Vorwurf raus. Wärst du mal hier gewesen? Und Jesus tadelt Martha nicht dafür. Hätte er ja machen können. Hätte er sagen können, was fällt dir ein? Ich bin Gott selbst, der auf die Welt gekommen ist. Was fällt dir ein, mich so anzusprechen und mir Vorwürfe zu machen? Tut Jesus aber nicht. Jesus hält es aus, wenn wir im Schmerz mit unserer Wut zu ihm kommen und ihm unsere Wut entgegenschleudern. Im Grunde ist das ganze Buch der Psalmen in der Bibel voll davon. Aber man merkt Martha auch an, dass sie in ihrem Schmerz immer noch Hoffnung hat. Das ist ganz bemerkenswert. Denn an diese Grunde Anklage schiebt sie noch etwas anderes hinterher. Sie sagt, aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Also Martha hat Hoffnung. Und darauf fängt Jesus an, über Auferstehung mit ihr zu sprechen. Er sagt ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und darauf geht Martha dann ein. Ich erzähle euch mal, wie ich das höre, was Martha sagt. Im Grunde sagt sie sowas wie, ja, ich weiß, er wird auferstehen. Ja, am Ende Auferstehung der Toten am jüngsten Tag, ich weiß. Ich habe das im Konfirmandenunterricht auch auswendig gelernt. Ne? Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Aber Jesus, hey, das ist doch nur Theologie. Das hilft mir doch hier und jetzt überhaupt nicht. Und nun folgt der berühmte Satz. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben und ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Martha, glaubst du das? Martha, sagt Jesus, ich will dich nicht vertrösten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich, das Leben selbst, stehe jetzt in diesem Augenblick vor dir. Martha, glaubst du das? Und auf diese Predigt hin kommt Martha zum Glauben und sie spricht das Bekenntnis, das zu Lebzeiten Jesu nur noch ein anderer spricht, nämlich Petrus in Matthäus 16. Und dieses Bekenntnis ist der Felsen, auf dem Christus seine Kirche baut. Martha spricht, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und dann begegnet Jesus der zweiten Schwester, er begegnet Maria. Und Maria trauert ganz anders als ihre Schwester Martha. Sie geht Jesus zunächst aus dem Weg. Sie geht aus dem Kontakt. Sie sucht den Kontakt nicht, sie geht aus dem Kontakt. Sie will mit ihrer Trauer allein sein. Vielleicht auch etwas, das manche von uns kennen. Und als sie dann schließlich doch Jesus begegnet, sehen wir, dass sie mit dem Tod ihres Bruders ganz anders umgeht als ihre Schwester Martha. Maria zeigt ihre Gefühle. Sie weint. Sie fällt Jesus zu Füßen. Sie bricht vor seinen Füßen zusammen. Auch sie klagt Jesus an. Sie sagt ihm das Gleiche, was Martha auch gesagt hat. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber anders als ihre Schwester schiebt sie keinen Satz hinterher, der Vertrauen und Zuversicht und Hoffnung ausdrückt. Jesus sieht Maria, er sieht ihre Gefühle und er gibt ihr Mitgefühl. Für sie ist Jesus ein anderer Seelsorger als für Martha. Martha brauchte in ihrer Trauer eine Predigt und sie bekam eine Predigt. Maria brauchte Mitgefühl. Und Jesus gab ihr Tränen. Jesus zeigt in dieser Geschichte unglaublich viele Gefühle, wie vielleicht in kaum einer anderen Geschichte in der Bibel. Und das ist halt deshalb so bemerkenswert, weil diese Geschichte gleichzeitig die Hoheit, die Gottheit Jesus so betont. Jesus hat eine so unglaubliche Souveränität in dieser ganzen Geschichte. Es ist kein Zweifel in dieser Geschichte, wer den Kampf am Ende gewinnt, der Tod oder Jesus. Kein Zweifel. Und gleichzeitig zeigt die Geschichte die menschliche Seite Jesu wie kaum eine andere. Jesus zeigt seine Wut über den Tod, über diese ganze Situation. Und Jesus zeigt auch seine Wut über das, was die Umstehenden teilweise an Spott abliefern. Und dann heißt es in der Lutherbibel so schön, Jesus ging die Augen über. Als ich mit der Gemeinde Bibel gelesen habe, war nicht allen klar, was das eigentlich bedeutet. Ihm gingen die Augen über. Heißt, er weint. Aber es steht da nicht einfach nur, Jesus weinte, sondern es ist viel mitfühlender formuliert. Ihm gingen die Augen über. Und nun kommt der Schlussakt dieses Dramas. Eine unglaublich lange Geschichte, Johannes 11, die auf ein Finale zusteuert, wie Jesus dann ans Grab tritt von Lazarus und sagt, erst heb den Stein weg. Und da ist Jesus wieder so stark und oben und gleichzeitig ist diese Geschichte so geerdet. Martha sagt nur, lass mal lieber, er stinkt schon. Doch Jesus sagt nur, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann spricht Jesus ein Gebet. Und dann kommt der entscheidende Satz. Der entscheidende Satz, auf dem diese ganze Geschichte zusteuert. Und diesen Satz flüstert Jesus nicht nur. Er haucht ihn nicht nur mit leiser Stimme vor sich hin, sondern er ruft ihn mit lauter Stimme, dass es allen Umstehenden ins Mark geht. Er ruft, Lazarus, komm heraus. Und da kommt Lazarus heraus. Und wieder ist es fast skurril, wie diese Szene beschrieben wird. Der auferstandene Lazarus kommt raus und hat noch irgendwie diese Grabtücher an sich und ein Schweißtuch am Kopf und das müssen sie ihm erstmal abnehmen. Viele kommen zum Glauben an Jesus Christus, den Heiland. Andere wollen ihn aber töten. Nun kommen wir zum zweiten Teil der Predigt. Und zu der entscheidenden Frage, was diese Geschichte dich angeht, denn sie geht dich etwas an. Ich bin nämlich überzeugt, Jesus Christus steht vor einem jeden Einzelnen von uns und ruft mich und dich beim Namen, so wie er Lazarus beim Namen gerufen hat, und spricht, komm heraus. Denn in dieser Geschichte geht es um mehr. Es geht um mehr als um eine, in Anführungsstrichen, bloße Totenauferweckung. Es geht um mehr darum, dass das Leben von Lazarus um ein paar Jahrzehnte vermutlich verlängert wurde. Und worum es mehr geht, darüber stolpert man schon, wenn man diese Geschichte liest. Und man ahnt es, wenn man hier sieht, wie Jesus in der Geschichte kommuniziert. Denn Jesus hat in dieser Geschichte eine irgendwie eigene Art und Weise zu kommunizieren. Er redet nämlich nicht nur mit den Menschen, mit denen er direkt im Gespräch ist, sondern er redet auch mit denen, die diese Geschichte lesen und die um diese Geschichte rumstehen und auf diese Geschichte draufschauen. Mit uns redet er. Das wird, finde ich, besonders deutlich in dem Gebet, das er am Grab spricht. Ich lese das Gebet einmal vor. Da betet er, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sag ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Es ist schon ein bisschen ein schräges Gebet. Also wenn jemand bei uns in der Gemeinde so beten würde, würde ich vermutlich korrigierend eingreifen und sagen, Mensch, du betest ja gar nicht zu Gott, sondern das ist im Grunde ein Gebet, das auf einer Bühne stattfindet. Das ist für uns unangemessen. Bei Jesus ist es was anderes, weil er will damit was sagen. Er will uns was sagen, die wir drumherum stehen. Und das tut er auf ganz vielen Ebenen in dieser Geschichte, spielt er uns immer wieder an und zieht uns damit in die Geschichte rein. Worum geht es hier noch in der Geschichte? Einer, der mir geholfen hat, das zu verstehen, war der dänische Philosoph Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, 19. Jahrhundert, hat ein sehr wirkmächtiges Buch geschrieben, heißt Die Krankheit zum Tode. Und Die Krankheit zum Tode, der Titel allein, bezieht sich auf diese Geschichte, auf die Auferweckung des Lazarus in Johannes 11. Denn in Vers 4 heißt es in dieser Geschichte, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, diese Krankheit, gemeint ist die Krankheit des Lazarus, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Und ich sage es mit meinen Worten, Søren Kierkegaard macht dazu eine Beobachtung. Er sagt, Moment, also die Krankheit von Lazarus führt am Ende nicht zum Tode? Diese schlimme Krankheit, die Lazarus erleidet, führt am Ende nicht zum Tode? Da muss es eine andere Krankheit geben, die zum Tode führt. Und Kierkegaard sagt, das Schlimmste auf der Welt, was wir erleben, alles Elend, alles Leid, selbst die schlimmsten Krankheiten sind am Ende nicht das, was uns wirklich tot macht. Es gibt noch eine andere Krankheit zum Tode. Und über die müssen wir nachdenken. Und jeder Christ kennt diese andere Krankheit zu Tode, die weit schlimmer ist. Es ist die Sünde. Und in der Tat benennt die Bibel immer wieder die Sünde als das eigentliche Problem von uns Menschen. Ihr wart tot in euren Sünden, schreibt Paulus an die Epheser. Das ist der Zustand von einem jeden Menschen außerhalb des Glaubens an Jesus Christus. Wir sind tot in unseren Sünden. Der Sünde sollte es der Tod, schreibt Paulus an die Römer. In jedem Menschenherzen wohnt die Macht der Sünde. Und das ist die eigentliche Krankheit, die unweigerlich eines Tages zum Tode führt. Selbst wenn ein Mensch vom Tode auferweckt wird, wie Lazarus, dann lebt er vielleicht 30 weitere Jahre. Aber die eigentliche Krankheit zum Tode ist damit nicht geheilt. Und das ist jetzt das Bild, das dir vor Augen stehen sollte. Jeder von uns lag oder liegt in seinem eigenen Sündengrab und braucht es, dass Jesus Christus kommt, an unser Grab tritt und zu dir ruft: Komm raus, komm endlich heraus. Wie sieht das konkret aus, wenn wir in unserem Sündengrab liegen? Kierkegaard hat dazu in seinem Buch, finde ich, einen interessanten Zugang, der vor allen Dingen für die Leute interessant sein könnte, die jetzt mit dem Konzept von Sünde klassisch ein bisschen fremdeln. Weil Kierkegaard beschreibt Sünde, ohne das Wort Sünde viel zu benutzen, er beschreibt Sünde als Verzweiflung. Das ist für Kierkegaard Sünde. Und ich finde, er hat da einen Punkt. Wenn das menschliche Selbst, wenn meine Seele, würde ich sagen, verzweifelt ist, das ist das eigentliche Problem unseres Herzens. Kierkegaard sagt, es gibt Menschen, die versuchen, verzweifelt nicht sie selbst sein zu wollen. Die weichen sich selbst auf 1000 verschiedene Arten und Weisen aus, wollen immer nicht sie selbst sein und sind darin eigentlich verzweifelt. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und andere, die wollen ganz verzweifelt sie selbst sein. Die sind ständig auf der Suche nach ihrer eigenen Identität, aber es gelingt ihnen nicht. Bewusst oder unbewusst sind sie verzweifelt. Und das ist wie eine dunkle Höhle, in dem das eigene Selbst, die eigene Seele sitzt und nicht rausfindet. Wir hatten hier bei uns in der Gemeinde mal einen Kirchenmusiker, der leider vor ein paar Jahren viel zu früh an Krebs gestorben ist. Und der hat mir erzählt von seiner vorherigen Gemeinde. Und er erzählte in dem Gespräch von einem Mann, der regelmäßig sonntags zum Gottesdienst kam. Und der hatte einen Wunsch an ihn als Kirchenmusiker. Er hat ihn gebeten und gesagt: Können wir nicht mal wieder vor dem Abendmahl das alte Lied singen? Schmücke dich, o liebe Seele, lass die dunkle Sündenhöhle, komm ans helle Licht gegangen, fange herrlich an zu prangen. Und der Kantor sagte dann, hat er gemacht, auch das Lied nochmal gesungen, und er sagte im Gespräch zu mir, er sagte: Malte, weißt du, vermutlich können viele Leute heute in unserer Zeit mit dem Konzept Sünde, vielleicht auch mit unserer Abendmahlstheologie nicht so viel anfangen. Aber wie es sich anfühlt, allein in der dunklen Sündenhöhle zu sitzen, das versteht jeder Mensch instinktiv. Und das glaube ich auch. Jeder versteht instinktiv, wie es sich anfühlt, in der dunklen Höhle zu sitzen. Nur ein Beispiel davon, wie es sich mir mal bei uns in der Gemeindepraxis dargestellt hat. Bei uns in der Gemeinde gab es mal eine Frau, die kam eine Zeit lang sehr regelmäßig zum Gottesdienst. Und sie hatte so eine Angewohnheit. Ihre Angewohnheit war, dass sie sich sehr schnell schuldig fühlte, auch da, wo sie eigentlich gar keine Schuld auf sich geladen hatte oder vielleicht eine Kleinigkeit falsch gemacht hat, aber für sie war das immer ein Riesenthema. Und bei ihr war es so, wenn sie mal einen Sonntag nicht zur Kirche kam, fühlte sie sich sofort schuldig. Und sie fühlte sich, als hätte sie sich versündigt, so an der Gemeinde und an der Gemeinschaft. Und das führte dazu, dass sie dann am nächsten Sonntag eine Hemmschwelle hatte, noch wieder zur Gemeinde zu kommen, weil sie dachte: Ah, eigentlich gehöre ich da nicht mehr hin. Und dann hat sie sich irgendwann doch wieder durchgerungen und war dann wieder da für einige Wochen und Monate. Aber dann siegte leider das Muster. Sie kam nicht. Ich vermute, in ihrem Kopf war das so, dass sie dann dachte: Dann habe ich da auch keinen Platz mehr. Und sie fing an, sich alleine in ihrer dunklen Sündenhöhle zu verkriechen und kam alleine nicht mehr raus und verklärte auch ihre eigene Höhle. Also, die anderen sind eh blöder in der Gemeinde, da will ich eh nicht hin. Ich bleibe lieber allein bei mir zu Hause, ich kann eh keinem Menschen vertrauen. Im Grunde ist es tragisch. Vielleicht kennst du das vielleicht nicht so extrem, aber doch aus eigener Erfahrung. Ich sitze allein in der dunklen Sündenhöhle. Und was wir in unseren Gräbern und Höhlen brauchen, und was wir nicht nur brauchen, sondern auch haben, ist Jesus Christus, der vor uns steht, uns bei unserem Namen ruft und spricht, komm heraus. Und dieses Wort von Jesus hat Kraft. Allein wegen dieses Wortes steht Lazarus wieder auf. Warum steht Lazarus wieder auf? Aus eigener Kraft? Weil er sich selbst dazu entschieden hätte, aufzustehen und Jesus nachzufolgen? Auf keinen Fall. Lazarus kann sich nicht seines freien Willens rühmen und sagen, wow, ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen und aufzustehen. Nein, ein Toter ist tot. Ein Toter hat überhaupt keine Kraft. Aber das Wort Jesu hat Kraft. Und es hat die Kraft, die Toten wieder aufzuerwecken. Es hat die Kraft, Lazarus aus seinem Grab zu rufen. Und es hat die gleiche Kraft, dich aus deinem Grab zu rufen. Und er ruft dich heute, komm heraus. Komm heraus aus deiner dunklen Sündenhöhle. Und das heißt es, Christ zu werden. Das heißt es, zum Glauben zu kommen an den lebendigen Herrn und Heiland Jesus Christus. Dass du merkst, vielleicht heute zum ersten Mal in deinem Leben, Jesus tritt an mich heran und ruft, komm heraus. Jetzt in diesem Moment, bei uns in der Gemeinde haben wir heute Gottesdienst gefeiert. Und ich habe gesagt zu meiner Gemeinde, vielleicht wenn du heute fühlst, zum ersten Mal in deinem Leben, dass Jesus dich aus deinem Grab rausruft, dann ist vielleicht der Gang zum Abendmahl für dich heute, wenn du getauft bist schon, so ein Moment, wo du sagen kannst, da gehe ich heraus aus meiner Höhle und komm ans helle Licht gegangen. Wie mit dem Lied, von dem ich vorhin gesprochen habe. Schmücke dich, o liebe Seele, lass die Sündenhöhle, komm ans helle Licht gegangen, fange herrlich an zu prangen. Und auch wir anderen, die wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, die wir ihm schon nachfolgen. Auch bei uns ist es so, dass wir immer wieder noch kämpfen mit der Macht der Sünde und dass die Macht der Sünde uns immer wieder versucht zu ziehen, wieder zurück in die alte Höhle. Und ihr Lieben, Christsein, das ganze christliche Leben ist ein Leben der Buße. Und ein Leben der Buße zu führen heißt, immer wieder zu sterben, geistig zu sterben und geistlich aufzustehen, jeden Tag neu. Jeden Tag neu wieder zu sagen, okay, es hat mich wieder in diese dunkle Höhle gezogen. Aber der Herr ruft mich und auf sein Worten gehe ich los. Lass die Tücher beiseite und folge dem nach, der mich ruft, der heute vor mir steht und zu mir sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. In diesem Sinne, komm heraus.